Rasch erreichten sie dann die Stelle des Skäischen Tores. Doch die um Priamos, nämlich Panthos, sowie Thymoites, Lampos, Klytios und auch Ares Freund Hikataon und Akolegon und Antenor, klug alle beide, die saßen da, des Volkes Älteste, auf den Skäischen Toren, schon vom Kampf befreit, weil zu alt, doch als Redner im Rate trefflich den Zikaden gleichet, die da im Walde aus der Bäume geäst ihr helles Gezirpe entsenden. So also saßen der Troer Führer dort auf dem Turme. Und als die nun Helena hin zum Turm kommen sahen, flüsterten leise einander sie zu die gefiederten Worte: Nicht zu verübeln ist's Troern und gut geschinden Achaiern, dass sie um solch eine Frau so lange schon Schmerzen erleiden. Schrecklich gleicht sie unsterblichen Göttinnen wahrlich an Aussehen, aber auch so, eine solche Frau, fahr im Schiff sie nach Hause, dass sie nicht uns und den Kindern künftig zum Unheil zurückbleibt. So die Greise. Doch laut rief Priamos Helena zu sich: Komm doch her, mein liebes Kind, und setz dich hier vor mich, dass du den früheren Gatten siehst, die Verwandten und Schwäger. Du trägst mir keine Schuld. Schuld sind für mich nur die Götter, die in den leidvollen Krieg mit dem Volk der Achaier mich zogen. Komm, nenn mir gleich diesen riesenhaften Mann da mit Namen, wer der dort ist, der Achaier-Mann, der Starke und Große. Freilich, an Haupteslänge, da gibt es noch andere, die größer, doch was die Schönheit betrifft, trat noch nie mir ein solcher vor Augen, noch je einer von solcher Würde, er gleicht einem König. Helena gab ihm zur Antwort, die Göttliche unter den Frauen: Ehrwürdig bist du mir, lieber Schwiegervater, und furchtbar. Hätte der schlimme Tod doch einst mir gefallen, als hierher deinem Sohne ich folgte, die Ehe im Stich ließ und Brüder und mein einziges Kind und die lieben Altersgenossen. Aber das ist nicht geschehen, und darum zerschmelz ich in Tränen. Doch dies will ich dir sagen, wonach du mich fragst und jetzt ausforschst. Der da ist Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, beides zugleich, ein guter König und kraftvoller Krieger. Und auch mein Schwager war er, der Hündischen, wenn er's denn je war. So sprach sie. Da bestaunte ihn der Alte und sagte: Seliger Atreus Sohn, du Glückskind, gesegnet vom Daimon. Wahrlich, zahlreich sind dir die Söhne Achaias zu Diensten. Einst bin ich auch nach dem Reben gesegneten Phrygien gekommen. Dort sah in Massen ich Phryger mit schnellen, wendigen Pferden Otreus Truppen, sowie die Krieger des gottgleichen Mygdon, die da ihr Heerlager hatten an des Sangarios Ufern. Denn auch ich als ihr Helfer lagerte dort unter ihnen, als einst die Amazonen kamen, die stark sind wie Männer. Doch auch die Phryger waren nicht so zahlreich wie jetzt die Achaier. Als er Odysseus erblickte, fragte zum Zweiten der Alte: Komm, sag mir bitte, liebes Kind, auch von dem da, wer der ist. Kleiner an Haupteslänge als Atreus Sohn Agamemnon, breiter jedoch an den Schultern und am Brustkorb zu schauen. Zwar liegen ihm seine Waffen auf der nährenden Erde, aber er selbst schreitet ab wie ein Leitbock die Reihen der Männer. Ja, einem Widder vergleiche ich ihn mit zottiger Wolle, der eine große Herde hellschimmernder Schafe durchmustert. Helena gab ihm darauf die Zeus entsprossene zur Antwort: Das wiederum ist Laertes Sohn, der gewitzte Odysseus, der im Gebiet von Ithaka aufwuchs, so steinig das sein mag, und der allerlei Listen weiß und dichte Gedanken. Da sagte seinerseits zu ihr der kluge Antenor: Ja, Frau, zweifellos trifft zu, was du da gesagt hast. Schon einmal kam er nämlich auch hierher, der edle Odysseus, deinetwegen als Bote, mit ihm Ares, Freund Menelaos. Die nahm ich gastlich auf und bewirtete sie in den Hallen und lernte so beider Wohlgestalt kennen und dichte Gedanken. Als sie dann in der Versammlung stießen zu den Trojanern, ragte im Stehen Menelaos hervor mit mächtigen Schultern, aber wenn beide saßen, war eindrucksvoller Odysseus. Doch als sie ihre Gedanken und Pläne allen enthüllten, wahrlich, da redete nun Menelaos kurz und geläufig, wenig zwar nur, doch ganz hell und klar, denn er liebte nicht Wortschwall, nicht abschweifendes Schwafeln und war doch jünger an Jahren. Aber wenn jeweils nun Odysseus, der Vielkluge, aufsprang, stand er erst da, den Blick nach unten zur Erde geheftet, schwang seinen Stab dabei nicht rückwärts und auch nicht vorwärts, sondern ganz unbewegt hielt er ihn, gleich als wäre er ein Tollpatsch. Du hättest gedacht, er sei voller Ingrimm und nur so ein Trottel. Aber sobald er die mächtige Stimme aus seiner Brust ließ und die Worte so dicht wie das Schneegestöber im Winter, da hätte sich kein Sterblicher mit Odysseus gemessen. Und wir fanden Odysseus Auftritt nun nicht mehr so seltsam. Als er dann Ajas erblickte, fragte als Dritter der Alte, »Wer ist da dieser andere Achaier, der Starke und Große, der die Argeier aussticht an Haupt und mächtigen Schultern?« Helena langgewandet, die Göttliche unter den Frauen, sagte da, Ajas, der Riese, ist es, der Schutz der Achaier. Idomeneus aber steht dort drüben unter den Kretern wie ein Gott, und um ihn sind die Führer der Kreter versammelt. Oft machte ihn Menelaos zum Gast, der Ares Geliebte, bei uns daheim im Haus, so oft er herkam von Kreta. Alle sehe ich sie jetzt, die Achaier mit lebhaften Augen, die ich genau erkennen und nennen könnte mit Namen. Zwei aber kann ich nicht erblicken, zwei Ordner des Kriegsvolks, Kastor, den Rossebezähmer, und Polydeukes, den Boxer, leibliche Brüder von meiner, derselben Mutter geboren. Nicht sind sie mir gefolgt aus dem lieblichen Land Lakedaimon oder sind hierher gefolgt auf meerdurchfahrenden Schiffen, wollen jetzt auch nicht in den Kampf der Männer sich stürzen, da sie den Schimpf und die Schande fürchten, die stark an mir haften. Sprach es, doch die hielt schon fest die lebensspendende Erde in Lakedaimon dort, im lieben Lande der Väter. Herolde trugen heran durch die Stadt die verlässlichen Opfer für die Götter, zwei Lämmer und feurigen Wein, Frucht des Bodens, in einem Ziegenschlauch. Und es brachte der Held Idaios her einen schimmernden Mischkrug, dazu auch goldene Becher. Und er trat zu dem Alten und trieb ihn an mit den Worten, »Mache dich auf, Laomedons Sohn, dich rufen die Fürsten, Rosse bezähmender Troer und erzumschirmte Achaier, in die Ebene hinabzusteigen, den Treubund zu schwören. Denn Alexandros und Menelaos, der Ares Geliebte, werden da um die Frau mit langen Lanzen jetzt kämpfen. Und wer gesiegt hat, dem sollen die Frau und die Güter dann folgen. Wir aber haben wir eidlich ein Freundschaftsbündnis geschlossen bleiben auf Trojas Fluren. Doch die werden heimkehren nach Argos, Rosse nährendem Land, und Achaia voll prächtiger Frauen.« Sprach's, da erfasste Schauder den Greis, und er hieß die Gehilfen anzuschirren, die Pferde, und jene gehorchten ihm eilends. Priamos stieg nun auf und zog die Zügel straff rückwärts. Ihm zur Seite stieg auf den herrlichen Wagen Antenor, und beide lenkten durchs skäische Tor die Renner zur Ebene. Doch als sie nun gelangt zu den Troern und den Achaiern, stiegen sie ab vom Gespann auf die viele nährende Erde und schritten dann in die Mitte der Troer und der Achaier. Sofort erhob sich da Agamemnon, der Herrscher der Männer, und der gewitzte Odysseus. Die trefflichen Herolde aber führten die treue Opfer herbei und mischten im Mischkrug Wein und gossen den Königen Wasser über die Hände. Aber des Atreus Sohn zückte gleich mit den Händen sein Messer, das ihm stets bei der großen Scheide des Schwertes herabhing, schnitt von den Köpfen der Lämmer Haare, und schließlich verteilten Herolde sie an die ersten der Troer und der Achaier. Lautstark dann betete Atreus Sohn mit erhobenen Händen: Vater Zeus, hoch vom Ida gebietend, erhabenster, größter, Helios auch, der auf alles du siehst und alles mit anhörst, und ihr Ströme und Erde, du und ihr beide, die drunten ihr die Toten bestraft, wenn einer schwor einen Meineid, ihr sollt Zeugen uns sein und Wächter über den Treuschwur. Sollte den Menelaos Alexandros erschlagen, dann behalt er für sich die Helena und alle Güter. Wir aber wollen dann heimziehen auf meerdurchfahrenden Schiffen. Tötet jetzt Menelaos der Blonde jedoch Alexandros, sollen die Troer zurück die Helena und alle Güter geben und den Argeiern gebührende Buße entrichten, die in Erinnerung bleiben wird auch der künftigen Menschheit. Wenn aber Priamos und des Priamos Söhne die Buße mir nicht entrichten wollen, nachdem Alexandros gefallen, dann werde ich auch hernach noch kämpfen wegen der Sühne, hier verharrend, bis ich das Ziel des Krieges erreiche. Sprach's und durchschnitt die kehlende Lämmer mit grausamem Erze, und diese legte er nieder zur Erde, derweil sie noch zuckten, ihrer Lebens- und Spannkraft beraubt vom tödlichen Messer. Und sie schöpften mit den Bechern Wein aus dem Mischkrug, gossen ihn aus und beteten dann zu den ewigen Göttern. Und so sprach manch einer da, der Achaier und Troer: Größter, erhabenster Zeus und ihr andern unsterblichen Götter, welche von beiden als erste die Eide sollten verletzen, denen fließt das Gehirn zu Boden wie dieser Wein hier, ihres und das ihrer Kinder, die Frauen seien von andern bezwungen. So das Gebet. Doch mitnichten gewährte es ihnen Kronion. Priamos aber, der Dardanide, sprach nun zu ihnen: Hört mich an, ihr Troer und gutgeschinnten Achaier. Nach der windumwehten Ilios kehr ich zurück jetzt, denn ich ertrüge es niemals, mit anzusehen, wie der eigene Sohn da mit Menelaos kämpft, dem Ares Geliebten. Zeus wird's wohl wissen und auch die andern unsterblichen Götter, welchem von beiden das Ende im Tod vom Schicksal bestimmt ist. Sprach es der gottgleiche Mann und tat in den Wagen die Lämmer, stieg dann auch selber hinauf und zog die Zügel straff rückwärts, und ihm zur Seite bestieg den herrlichen Wagen Antenor. Also kehrten nach Ilios wieder zurück diese beiden. Hektor aber, des Priamos Sohn, und der edle Odysseus maßen zuerst den Kampfplatz ab und nahmen die Lose, schüttelten dann sie im Bronzehelm, um so zu bestimmen, wer von den beiden zuerst nun werfe die eherne Lanze. Betend hoben die Krieger empor zu den Göttern die Hände. Und so sprach manch einer da, der Achaier und Troer: Vater Zeus, hoch vom Ida gebietend, erhabenster, größter, wer von den beiden den Grund gelegt hat zum Krieg zwischen beiden, hinschwinden lasse den und tauchen zum Hause des Hades. Uns aber werde Freundschaft zuteil und verlässliches Bündnis. Sprachen's. Es schüttelte nun der große, helmflatternde Hektor, seitwärts blickend. Es war Paris los, das schnell da heraussprang. Da setzten die sich nun nieder in Reihen, wo einem jeden standen die schnellen Pferde, daneben die kunstreichen Waffen. Der aber legte sich um die Schultern die herrliche Rüstung Alexandros, der Edle, der lockigen Helena Gatte. Erstens legte er um die Unterschenkel die Schienen, schöne und mit Knöchelspangen versehen aus Silber. Zweitens, dann schlüpfte er mit der Brust hinein in Lykaons, seines leiblichen Bruders Panzer, der bestens ihm passte. Drauf schlang er sich um die Schultern das Schwert, das silberbeschlagene, eherne, und darauf weiter den Langschild, den großen und festen, und setzte sich den gut gefertigten Helm mit dem Rossschweif aufs starke Haupt, und furchtbar nickte hernieder der Helmbusch. Endlich ergriff er die wehrende Lanze, die handlich ihm passte. Ebenso rüstete sich Menelaos, der Ares-Geliebte. Als sie sich so nun auf beiden Seiten der Menge gewappnet, schritten sie in die Mitte der Troer und der Achaier, schrecklich blickend, und Staunen hielt im Bann die Betrachter, Rosse, bezähmende Troer und gut geschiente Achaier. Und nahe traten sie sich auf dem abgemessenen Kampfplatz, schüttelnd die Lanzen, erfüllt von grimmigem Groll aufeinander. Und zuerst ließ Alexandros fliegen die schattende Lanze, und er traf des Atriden Schild, den gleichmäßig runden. Nicht durchbrach ihn das Erz, zurück bog ihm sich die Spitze drin in dem harten Schild. Da erhob mit dem Erz sich als zweiter Atreus Sohn Menelaos zu Zeus, dem Vater, so betend: »Zeus, Herr, verhilf mir zur Rache an dem, der zuerst mich gekränkt hat, an Alexandros, dem Edlen, und lass meinen Arm ihn bezwingen, dass man auch unter den später geborenen Menschen zurückschreckt, Gastgebern Böses zu tun, die Herzlichkeit einem bezeigten.« Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und traf des Priamiden Schild den gleichmäßig runden. Zwar ging hindurch durch den schimmernden Schild die wuchtige Lanze, auch durch den reich verzierten Panzer war sie gedrungen, und geradewegs an der Flanke vorbei riss die Lanze sein Hemd auf, der aber drehte sich weg und vermied so das schwarze Verhängnis. Da zückte Atreus Sohn das Schwert, das silberbeschlagene, holte aus und schlug's auf des Helmes Bügel. Das aber, dreifach und vierfach an ihm zerborsten, entfiel seiner Rechten. Und der Atride klagte und blickte zum Himmel, dem Weiten: »Vater Zeus, kein anderer Gott ist so grausam, wie du bist. Wahrlich, ich dachte, ich könnte mich rächen für Paris' Gemeinheit. Nun aber brach mir das Schwert in den Händen und flog mir die Lanze ganz umsonst aus der Hand, und ihn habe ich nicht bezwungen.« Sprach es und sprang auf ihn los und ergriff ihn am Helm mit dem Rossschweif, schleifte ihn seitwärts dann hin zu den gut geschienten Achaiern. Diesen würgte der reich bestickte Riemen am zarten Halse, der ihm unterm Kinn als Halter des Helmes gespannt war. Hergezerrt hätte er ihn nun und unsäglichen Ruhm sich erworben, hätt es nicht scharf bemerkt die Tochter des Zeus, Aphrodite, die ihm den Lederriemen zerriss aus der Haut eines Schlachtrinds. Leer folgte da der Helm der Hand der Starken, und wirbelnd schleuderte drauf ihn der Held zu den gut geschienten Achaiern, und ihn brachten fort die treugesinnten Gefährten. Der aber stürzte erneut auf ihn los, voll Drang, ihn zu töten mit seiner ehernen Lanze. Doch den entrückte ganz spielend Aphrodite als Göttin, in dichten Nebel ihn hüllend, und ließ ihn nieder in seiner von Räucherwerk duftenden Kammer. Selbst aber ging sie Helena rufen. Sie traf sie noch oben an auf dem hohen Turm, ringsum drängt von troischen Frauen, und fasste an ihr duftendes Kleid mit der Hand daran zerrend, und sie sprach sie an in Gestalt einer Greisin, die Wolle krempelte und ihr, als in Lakedaimon sie lebte, schöne Wollsachen machte und die stets am meisten sie liebte. Dieser gleichend sprach zu ihr Aphrodite, die Göttin: »Komm her, Es ruft Alexandros, dich nach Hause zu kommen. Dort im Schlafgemach liegt er, und auf der gedrechselten Bettstatt, strahlend an Schönheit und an Gewändern. Du würdest nicht glauben, dass er vom Kampf der Männer zurück sei. Vielmehr zum Tanzen breche er auf oder sitze dort gerade nach Ende des Tanzes. So sprach sie und wühlte ihr in der Brust das Gemüt auf. Wie sie nun aber den herrlichen Nacken der Göttin bemerkte, ihre liebreizenden Brüste und glanzversprühenden Augen, da wurde sie starr vor Staunen und sprach und sagte die Worte: »Unholdin, Hexe, was zielst du drauf ab, mich damit zu betören? Willst du mich etwa noch weiter in Städte, wo es sich gut wohnt, sei es in Phrygien, sei es in Maionien, dem Lieblichen führen, wenn dir auch dort ein Liebling lebt bei den sterblichen Menschen? Weil Menelaos jetzt Alexandros, den Edlen, besiegt hat und nun begehrt, mich Hassenswerte nach Hause zu führen, deswegen tratest du jetzt hier zu mir in listiger Absicht? Geh und setz dich zu ihm, sag ab den Pfaden der Götter und kehr auf deinen Füßen nie mehr zurück zum Olympos. Nein, rackre ständig dich ab für ihn und behüte ihn sorglich, bis er vielleicht zu seiner Geliebten dich macht oder Sklavin. Dorthin gehe ich nicht, man wird es wohl übel vermerken, mit ihm das Bett zu teilen. Es würden künftig mich alle troischen Frauen beschimpfen. Nur Kummer hab ich ohne Ende.« Da ergrimmte und sprach zu ihr Aphrodite, die Göttin: »Reiz mich nicht weiter, Dreiste, dass ich nicht im Zorn dich verstoße und so tief dich dann hasse, wie jetzt ich dich innig geliebt hab und in der Mitte von beiden Hass ersinne, der Tod bringt, bei den Troern wie Danaern, elend dann kämst du ums Leben.« Sprach's, da erfasste die Zeus entsprossene Helena Schrecken. Und also ging sie, gehüllt in den weißen, schimmernden Schleier, schweigend, verborgen den troischen Frauen. Voraus schritt die Göttin. Als sie zu Alexandros prächtigem Haus nun gekommen, wandten die Mägde sogleich sich schnell wieder zu ihrer Arbeit. Sie aber ging, die göttliche Frau, zum hohen Gemach hin. Hier ergriff einen Stuhl Aphrodite, die Freundin des Lächelns, und stellte ihn Alexandros gegenüber, die Göttin. Dort nahm Helena Platz, Zeus, Tochter des Trägers der Ägis, wandte die Augen ab und schalt ihren Mann mit den Worten: »Schon zurück vom Schlachtfeld, o wärst du dort bloß gefallen, von dem starken Mann bezwungen, der einst mein Gemahl war. Ja, du prahltest früher, doch immer du seist Menelaos, Ares Liebling, an Kraft überlegen mit Armen und Lanze. Los, fordere jetzt du heraus, Menelaos, den Liebling des Ares, noch einmal gegen dich zu kämpfen. Nein, nein, ich rat dir, dies zu lassen und nur nicht mit Menelaos, dem Blonden, Mann gegen Mann zu wagen, den Kampf und mit ihm sich zu streiten, ohne Bedacht, dass nicht etwa bald dich sein Speer überwältigt.« Ihr erwiderte Paris darauf und sagte die Worte: »Frau, geh doch nicht auf mich los mit harten und schmähenden Worten. Jetzt zwar hat Menelaos gesiegt im Bund mit Athene, doch ein andermal wieder ich, denn auch uns helfen Götter. Komm, legen wir uns ins Bett und erfreuen wir uns an der Liebe. Nie noch hat Liebeslust so stark mir die Sinne umdunkelt, auch nicht, als ich zuerst aus dem lieblichen Land Lakedaimon dich entriss und auf Meer durchfahrenden Schiffen davonfuhr und mit dir schlief auf dem Lager der Liebe auf felsiger Insel, so wie ich jetzt dich begehre, von süßem Verlangen ergriffen.« Sprach es und ging voran zum Lager. Ihm folgte die Gattin. Da nun ruhten die beiden im Bett mit Löchern für Gurten. Doch der Atride lief durch die Menge gleich einem Raubtier, ob er vielleicht Alexandros, den Göttergleichen, erspähe. aber keiner der Troer und ruhmvollen Bundesgenossen konnte ihn Menelaos da zeigen, dem Ares Geliebten. Sähe ihn einer, es hielt ihn keiner aus Freundschaft verborgen, denn allen gleich war er verhasst wie das schwarze Verhängnis. Aber zu ihnen sprach Agamemnon, der Herrscher der Männer: Hört mich, Troer und Dardaner und ihr Bundesgenossen. Sieger ist, klar ist das nun, Menelaos, der Aresgeliebte. Also gebt die Argeierin Helena mit ihr die Güter jetzt heraus und entrichtet dazu die gebührende Buße, die in Erinnerung bleiben wird auch der künftigen Menschheit. So der Atride. Und richtig fanden's die andern Achaier.